Die Teilnahme an einem Pfingstlager in der HDJ wurde dem Chef der Brandenburger AfD, Andreas Kalbitz, zum Verhängnis und führte zu dessen Rauswurf aus der AfD. Die Liste umfasst naturgemäß auch die DVU, die NPD und selbst die Republikaner. Aber schon früh war die Unvereinbarkeitsliste eher ein grobmaschiges Netz als eine Mauer. Während sich die völkischen Netzwerke in der AfD früh einnisteten, konnte sich die Partei teilweise von rechtsextremen Einzelgängern abgrenzen. Ein interessanter Fall ist in diesem Zusammenhang der Arzt Wolfgang Gedeon, der nach dem Wahlsieg der AfD in Baden-Württemberg 2016, die Partei erhielt aus dem Stand 15,1%, in den Landtag in Stuttgart einzog. Kurz darauf wurde ein Aufsatz bekannt, den Gedeon am 25. November 2015 veröffentlicht hatte. Die Broschüre hat den Titel »Grundlagen einer neuen Politik über Nationalismus, Geopolitik, Identität und die Gefahr einer Notstandsdiktatur« und ist 56 Seiten lang. Korrektiv wertete das Werk von Gedeon am 5. Juli 2016 aus. In diesem finden sich folgende Gedanken. Zitat: Seit 1989 weitet sich im Westen die bislang primär militärische, politische und wirtschaftliche Amerikanisierung zu einem alle Lebensbereiche umfassenden System aus. Westen bedeutet dabei die de facto Annexion Europas durch die USA und amerikanisch-westliches System bedeutet vor allem Folgendes: systematische globale Polarisierung im Sinne eines neuen Kalten Krieges gegen Russland, systematische Auflösung der Nationalstaaten von oben durch Bildung supranationaler Konstrukte, Vereinigte Staaten von Europa, systematische Auflösung der Nationalstaaten von unten durch Bevölkerungsaustausch, Massenzuwanderung. Zunächst einmal müssen wir uns von der Mär verabschieden, die US-Amerikaner hätten den Krieg gegen Deutschland geführt, um die Deutschen und Europa vom Faschismus zu befreien. Hätte sich damals ein demokratisches Deutschland in gleicher Weise zu einer politischen und wirtschaftlichen Großmacht entwickelt wie das nationalsozialistische, man hätte außenpolitisch und militärisch nicht anders gehandelt, als man es im Fall Hitler-Deutschland getan hat. Zitat Ende. Der Wissenschaftler Markus Funk vom Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin erkennt in dem Aufsatz einen antisemitischen Grundton. Gedeon wurde nach der Auswertung seiner Schrift 2016 erst aus der AfD-Fraktion und dann 2022 aus der Partei ausgeschlossen. Der Sound jedoch, den Gedeon damals vorgab, findet sich in der heutigen AfD wieder.